Erzählen, kann man auf dich zählen, bist du der, du bist oder etwas anderes oder jemand, der du bist, aber nicht sein willst, aber nicht sein willst, aber nicht sein darf. Du allein bist unter, du allein bist unter, du allein bist unter, unter uns der Held. Du allein bist unter, du allein bist unter, du allein bist unter, unter uns der Held. Du kannst es nicht verglauben, du stellst dich in die Reihe, ganz vorne ist am Platz. Wir stehen hinter dir, aber leider nicht neben dir, du bist die Front. Du bist es zu brauchen, du bist der Held, kannst zwar nicht sehen, aber spüren doch wohl. Lass es uns mal so sagen, ohne dich sind wir am Arsch. Lass es uns mal so sagen, ohne dich sind wir am Arsch. Rette uns.